Verträumt elektronische Klänge aus Argentinien, hier bei Frequency auf Byte FM. The S gleich mit 4S, alias Maximiano Pietroboni, der seine Musik als einen Versuch der Illustration von Träumen bezeichnet. Für die nächsten 6 Minuten macht das Nimbo, so heißt eines seiner aktuellen Stücke, erschienen auf der aktuellen Breathe Compilation. Ihr hört übrigens Frequency mit Christian Grasse und in der nächsten Stunde dreht sich alles um Netlabels und Netaudio, also um Musik aus dem Netz. The S mit Nimbo aus Argentinien. Maximiliano Pietroboni heißt der junge Mann hinter dieser Musik. 25 Jahre ist er alt und seine Musik lässt sich kaum in eine Schublade packen. Einerseits macht er elektronische Musik, die sich mit experimentellem House bezeichnen lässt. Ab und zu nimmt er aber auch gern die Gitarre in die Hand und singt dazu. Ein eindeutiges musikalisches Konzept gibt's also nicht. Muss es aber auch nicht, denn sein Ziel ist, so kann man auf seiner Webseite lesen, seine Träume musikalisch zu illustrieren und das muss ja nicht unbedingt in einem bestimmten musikalischen Genre stattfinden. Erschienen ist das eben gehörte Stück auf der aktuellen Breathe Compilation. Den Link dazu findet ihr im Byte.fm-Blog unter byte.fm. Und wir bleiben bei verträumten Klängen, die langsam in die reale Welt zurückführen sollen, zum Aufwachen quasi. Wake Up Call von Cantaloupe hier im Hoodwink Remix. Wake-up Call von Cantaloupe hier im Hoodwink Remix. Cantaloupe ist ein Musiker aus Marburg, Thomas Peters. Sein aktuelles Album heißt On a Hill Not Far Away und erschien kürzlich bei Aerotone, einem Netlabel aus München. On a Hill Not Far Away ist bereits die zweite Cantaloupe-Veröffentlichung bei Aerotone. Sein Debüt Tonight It Shows erschien dort ebenfalls und kann auch mit ähnlichen Stichworten beschrieben werden. Sphärisch-elektrischer Post-Rock wären dafür eventuell passende Worte. Mehr Infos zu Cantaloupe und ebenfalls beide Alben als freien Download findet ihr unter aerotone.net. Und es bleibt immer noch träumerisch, diesmal mit traumhaftem Gesang von XOX aus Japan. So sagt es zumindest ihre MySpace-Seite. Dort steht, allerdings auch Miami. Deshalb nehme ich mal an, dass die Band nur virtuell existiert, teils in den USA und teils in Japan. Wie auch immer, in dem nächsten Song geht's um Nachbarschaft. XOX mit Would You Be My. Would You Be My von XOX. Wer genau dahinter steckt, lässt sich nicht wirklich beantworten. Auf der MySpace-Seite der Band tauchen zwei Namen auf, Oli und Decepticon. Bei Decepticon handelt es sich einerseits um ein Label, aber auch um ein Musikprojekt eines gewissen Zack Wright. Der scheint nun zurzeit in Tokio zu leben und hinter Oli scheint dementsprechend die Frau mit der zauberhaften Stimme zu stecken, die wiederum aus Miami kommt. Also Musik, die quer über den Globus verstreut entstanden ist. Erschienen ist das Ganze bei dem kanadischen Netlabel Peppermill Records. Die hatte ich ja bereits in der früheren Sendung schon mal vorgestellt. Das Label ist bekannt für seine verrückten Compilations, die mehr Kunstprojekten gleichen als typischen Samplern. Denn jede Compilation entsteht in Kollaboration mit diversen Musikern. Das ist das Konzept hinter Peppermill Records, die Möglichkeiten, die das Netz an Verknüpfung bietet, auch voll auszunutzen. The Box heißt das aktuelle Projekt, das seinen Ursprung zwar in Kanada hat, aber wie gesagt durch die ganze Welt führt. Peppermill Records fungiert dabei als Koordinator, den Rest machen die Künstler. 3 CDs umfasst The Box, 42 Songs sind drauf und die gibt's auch alle als freien Download unter peppermillrecords.com. Nun geht's nach Ungarn, denn es geht um die aktuellen Veröffentlichungen des Netlabels Buddha Beats. Funk, Elektro, Pop und dicke Beats auf der einen Seite, Grime und Hip-Hop auf der anderen. Es folgen zwei Songs von den zwei aktuellsten Releases aus dem Hause Buddha Beats. S. Adivat aus Budapest und Tom Kuarana aus Großbritannien. Touch is useless when it slips away. exercising. It's tragic, magic you are. Would make any eyes cry. Oh. Your smile saves our pain. Make it simple, still complex, but now I'm single. Something to sing to. What business brings you? Who are you in the human zoo? Mushroom magic soup, it's good for you, like superfood. Packaged up, new to consume. Track is tough, don't remember making it. Well, of course, I'm not on our faking tip. Pace is quick, serve hot like waitresses. Face is lit, on account how great this is. Like apes or pandas, paint by myself but share the canvas. Never really come off the top like dandruff. Me and the beat got a lot like handcuffs. Get used to the flow, I switch it all up. Bring in the pain like a kick in the nuts. Move in the groove, the trick is enough. The wickedest stuff. Every variation, we've got that. Many presentation, we've got that. Demos in the basement, we've got that. Calls for celebration, we've got that. They've been waiting for the green man like kids at a crossing. The sample boffin, lend an ear and hear what's in. Perseverance is hard to stop it. Blocking the flock off, catch on dudes. What do you do? Rockin' impromptu. Beats are banging, flows are strong too. Don't have to wait, no long queue. Grime on my mind, grime on my shoe. Time to rewind, slide on the blues. Shake it off and then chill. Life costs a lot, often then bills. Get organized, stress quarter-sized. Come back stronger, fortified. It's raw life, the poorest drive. On a new wave, of course it's nice. Awkward eyes, the thought device. Four or five, core. It's live, obsessed with the words at the end of the line. These sound friends of mine. Calls for Celebration von Tom Quarana, einem unglaublich umtriebigen Künstler aus Großbritannien. Neben seiner Veröffentlichung bei dem ungarischen Netlabel Buda Beats betreibt er auch sein eigenes Label TC Records. Allein dort hat er bereits 7 Alben veröffentlicht und das in den letzten 2 Jahren. Außerdem ist er auch bei dem Label Breakin' Bread vertreten, ein Funk- und Hip-Hop-Kollektiv aus London. Sein EP Welcome Abroad ist nun der Versuch, auch außerhalb der Insel bekannt zu werden. Die erschien, wie gesagt, bei Buda Beats. Auch dort erschienen ist die aktuelle EP von S. Adivat aus Budapest. No Fun, No Fun heißt die. Musikalisch geht's da in die Richtung Elektro, Trip-Hop und Psychedelic Funk. Neben dem Titeltrack sind auch drei Remixe drauf. Einer davon übrigens von dem eben gehörten Briten Tom Corana. Von England und Ungarn machen wir nun wieder einen Sprung in ein anderes Land. Diesmal geht's nach Italien. Dort gibt es ein Netlabel namens Kirsten's Postcard. Da erschien kürzlich eine EP von Did aus Turin. Bei dem Sound der Band würde man eigentlich eher auf New York tippen. Ask You Too heißt die EP und würde diese in einer Schublade liegen, würde vielleicht Funk, Punk und Elektrorock draufstehen. Hier kommt ihr Titelsong, Ask You Too. Hotchip, Liars, Gang of Four und die Beatles geben die Jungs von Did als musikalische Einflüsse an. Das hört sich ehrlich an. Eine wirklich tolle EP, Ask You Too, erschien bei dem italienischen Netlabel Kirsten's Postcard. Und wir springen ein Land weiter, nach Frankreich zu Thierry Blanchard und seiner Band Sam. Die vermischen klassischen französischen Chanson und Pop mit modernem Indie-Rock. La Grande Roue, das große Rad, heißt ihr aktuelles Album. Madame, je vous ai croisé ce matin à la sortie de la gare, comme tous les autres matins, quand mon train n'est pas en retard. Je vous trouve très très belle et aimerez-vous séduire. Votre silhouette m'ensorcelle. Demain soir, nous pourrions sortir. Ma femme est en déplacement. Les enfants chez leurs grands-parents. Disons 19h en haut de l'escalier roulant. je vous y attends depuis 2 ans. Oh, oh, oh, oh, votre image dans le reflet de la vitrée, en avance d'une minute, un aller simple, le dernier, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Votre image dans le reflet de la vitrée, en avance d'une minute, un aller simple, le dernier. Monsieur, j'ai bien lu vos avances, mais je ne vous croise pas tous les matins. Voilà 2 ans que je fais ce chemin, sans jamais soupçonner que mes pieds. Je regrette à présent de m'éviter, c'est mon mari qui me l'a conseillé. Il est très très très très haut placé et pourrait vous faire enfermer. Oh, oh, oh, oh, votre image dans le reflet de la vitrée, en avance d'une minute, un aller simple, le dernier, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Votre image dans le reflet de la vitrée, en avance d'une minute, un aller simple, le dernier. Madame, je m'étais mis à rêver en lisant les messages personnels de Libé, et le train semblait moins s'arrêter quand je vous imaginais de l'autre côté. Ce soir le train était en avance, l'incident grave de personnel n'a pas tout retardé. En bout de quai, voix B, la tête de train m'a happé. Votre mari pourra être fier de m'avoir éloigné. Oh, oh, oh, oh, votre image dans le reflet de la vitrée, en avance d'une minute, un aller simple, le dernier, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Votre image dans le reflet de la vitrée, en avance d'une minute, un aller simple, le dernier. Face when I get lost in a drought. I'm too late, time is running out. Your eyes don't trust, mine I know. It's the same old golden rule. Clouds on the leaves, people just about. Just a waiting here. Just a waiting here. Just a waiting here for a sign. just a wedding here, just a wedding here, fireside. Don't take your love. Night, I make up games and take out the telephone. My heart is pumping, I just had to go. I'd like to talk when I hear your voice speaking across the line. I should have known it's no use at all. Just a wedding here, just a wedding here, just a wedding here, far aside. Don't take your love. Don't take your love. Don't take your love. Don't Take Your Love von Marauders aus Frankreich. Nicht The Marauders, sondern nur Marauders, Plünderer also. Eine Band, die sich stark an dem Post-Punk der 80er Jahre orientiert. The Puppet Strings Too Tight heißt ihre EP. Die könnte man schon fast als gesellschaftskritisch bezeichnen. Das wird noch deutlicher, wenn man sich andere Songs der EP anschaut. Fool's Paradise, Animal oder auch Songs wie Galley Slave zum Beispiel. Falls ihr noch etwas genauer in die dunklen, aber auch sehr zu empfehlenden Songs der Franzosen reinhören wollt, dann könnt ihr das tun, denn die Band hat ihre EP bei dem Musikportal Jamendo frei zum Download bereitgestellt. Den Link dazu und natürlich auch zu allen anderen Songs der Sendung findet ihr im ByteFM-Blog unter byte.fm. Weiter geht's mit The Walled. Die hatte ich bereits vor einigen Wochen schon mal vorgestellt. Eine Indie-Rock-Band aus Holland, die bei dem Utrechter Netlabel Beep Beep Backup the Truck zu Hause ist. Dort erschien kürzlich eine neue EP der vier Niederländer, Something We Did Not Have. Daraus folgt nun Disco. We'll be right back. The Walled aus Utrecht. Bequemlichkeit hat diese Band 2004 zusammengeführt, denn alle heutigen Bandmitglieder spielen bis heute auch noch in anderen Bands und alle mussten immer ziemlich lange Wege zum Proberaum fahren. Und da Utrecht überschaubar ist und man sich auch schnell kennenlernte, bildete man einfach eine neue Band, um die Fahrtwege zu verkürzen. So steht es zumindest auf ihrer Webseite. Da stehen auch eindeutige Einflüsse. Bands wie zum Beispiel At the Drive-In, Q and Not You und 31 Knots sind da ziemlich offensichtlich. Nun kriegen wir wieder die Kurve in etwas ruhigere Töne. Wir gehen nach Schweden in den kalten und dunklen nordischen Winter. Dort singt man oft und gerne über verrannte Liebe und Einsamkeit. Aber nur wenige können das so schön wie Snowfall, alias Daniel Sanne. Seine aktuelle EP heißt Sunrise and Sunset und erschien bei dem Göteborger Netlabel 23 Seconds und beherbergt einen Song, der besonders im Ohr hängen bleibt. A few minutes song, but with love forever. I tried to speak, but nothing came out of my mouth. So I kept inside and I did so many things I wish I never would have done. But it wasn't the cold winter in February, I decided to change my mind. After taking too much stuff that made my brain go away. And after talking to you and you said you should think of the ones who care. The ones who still loves you. Don't throw it away. Don't throw. Just regrets I feel like a heavy weight stuck in my head. Oh, I'm sorry that I couldn't be close. That I moved away, that I left you alone while the happy family was torn apart. Dear sisters and brothers, I cannot imagine the pain and anger that you are feeling. But if you want, I could come on tomorrow. Given birth to eight children, she has raised and treated each one of us with all her love. But her world fell apart. I guess she needed love back. So now it's my turn to be there for you, like you always been there for me and my father. The smile like the sun. It's the most beautiful smile that I have ever seen. Oh, it's painful when I think of my childhood. I missed you when I was growing up. The divorce took us apart and left a little boy. Big decisions, but hey, let's make it up today. Now when we still have time, and if I could, I will hold every one of you inside of my arms, and I will tell you that everything, fast schon Calexico-eske Töne am Ende des Songs. Snowfall mit A Few Minutes Song But With Love Forever. Sunrise and Sunset heißt die mittlerweile 22. Release des Göteborger Netlabels 23 Seconds. Für den Schweden Snowfall alias Daniel Sanne ist das die erste Veröffentlichung. Erst 2007 hat er mit dem ernsthaften Musikmachen angefangen und das dann gleich richtig. 9 weitere Musiker spielen nämlich auf seiner EP. Dort sind Trompeten, Banjos, Xylophone, Flöten, Geigen und natürlich auch viele Gitarren zu hören. Frei herunterzuladen ist das Ganze unter 23seconds.org. Wir bleiben noch in Schweden, teilweise zumindest, denn es geht um Ella Blixt. Die wohnt zwar zurzeit in Berlin und ist Teil des Popduos It's a Musical, aber sie hat ihre musikalischen Wurzeln in Schweden und zwar mit ihrem Soloprojekt Bobby Baby. Vor Jahren bereits hatte sie im Netz auf sich aufmerksam gemacht, denn sobald sie einen Song aufnahm, stellte sie ihn direkt ins Netz. Denn ihr war das lange Warten, bis irgendwann mal irgendwo eine CD veröffentlicht wird, einfach zu viel. Deshalb wurden auch einige Netlabels auf sie aufmerksam. Corpit oder Corp ID zum Beispiel. Dort erschienen gleich mehrere EPs von Bobby Baby. Darunter sind auch einige Remix-EPs. Von der ersten hören wir nun Do Not Twist hier im Malmö Size Remix. Fire or electrical shock may result from improper behavior. If you hear unusual noises, the smoke feel excessive, heat or smell, anything unusual, anything, please turn it off. To these words. Bobby Baby alias Ella Blixt mit Do Not Twist. Und zwar war das ein Remix von Malmö Size. Zu finden auf der EP Bobby Loves to Remix Volume 1. Unbedingt mal vorbeischauen auf den Seiten des Corp ID Netlabels. Die hatten auch kürzlich erst einen Relaunch ihrer Seite. Die ist zweigeteilt in eine Modern Pop Section und in eine Minimal Techno Section. corpit-label.de. Alle Links, die ihr sonst noch so braucht, beziehungsweise alle, die mit der heutigen Sendung zu tun haben, findet ihr auch im Byte-FM-Blog. Das findet ihr unter byte.fm und dort einfach mal auf der linken Seite im Menü auf Blog klicken. Und wie ihr merkt, die Stunde ist schon wieder fast rum. Es bleibt nur noch Zeit für einen Song. Der kommt von French Teen Idol, einer Band aus Rom, die sich irgendwo zwischen Ambient, Indie und Post-Rock bewegt. Hier mit einem Song ihres selbstbetitelten 2005er Albums Shouting Can Have Different Meanings. Erschienen ist das Ganze auf dem kanadischen Netlabel Nishi. Das ist wiederum ein Sublabel des Kult-Netlabels Notype, eines der ersten Netlabels überhaupt. French Teen Idol, also hier mit dem Song Shouting Can Have Different Meanings. Und wenn ihr richtig hinhört, dann könnt ihr vielleicht entziffern, was dort im Hintergrund des Songs geschrien wird. Ich tippe mal auf einen italienischen Fußballkommentator. Wie gesagt, Shouting Can Have Different Meanings. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit Frequency für dieses Mal. Mein Name ist Christian Grasse und ich sag Tschüss und macht's gut.